Overcompensate, auf in die zweite Stunde mit Ivana Steinig, neue Musik von 21 Pilots. Pilots, neu und alt, Heavy Dirty Soul. Can you say it by it? That is so. For me. For me. Death inspires me like a dog inspires a rabbit. Death inspires me like a dog inspires a rabbit. Can you save my, can you save my every dirty soul? Für die Opfer der Kokosidiha, Schaman. Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить. Чью-то жизнь, как свечу погасить. Я не верю. Эту боль на душе не унять. Но я знаю, что нас не сломать. И нам больше нельзя отступать. Отныне. Навсегда в каждом сердце России 22-03-24. Боже, помоги нам грешным, без Тебя не сможем. Наша вера и молитва нам поможет. Не забудем никогда в нашем сердце навсегда. Этот день мы будем помнить до конца. Я не знаю, кем надо стать, чтобы взять и в упор расстрелять, чтобы жизни невинных забрать. Я не знаю, эту боль на душе не унять. Но я знаю, что нас не сломать. И нам больше нельзя отступать. Отныне. Навсегда в каждом сердце России 22-03-24. Боже! Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить. Чью-то жизнь, как свечу погасить. Я не верю. Навсегда в каждом сердце России 22-03. 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer.

Marabu Retro. Thank you. Marabu. Each farewell is something gained. Befreundete Musikanten Billy Brown, Project Blackbird, davor Jatziges mit Dave Brubeck, Steely Dan und Kamasi Washington zusammen mit André 3000. Wir haben zweimal erlebt 21 Pilots und Shaman. Requiem für die Opfer der Coco City Hall. Radio Marabu. Seit 1984 im Äther. Gleich bei uns der zweite Teil, Ivana Steinig. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio. Aktuell läuft eine Medienanalyse, bei der ihr am Telefon gefragt werdet, welchen Radiosender ihr gerne hört. Wenn ihr OS Radio regelmäßig oder auch nur manchmal einschaltet, macht gerne mit, wenn euch ein Befragungsinstitut anruft. Sagt einfach, warum ihr gern OS Radio einschaltet und was ihr an unserem Programm so mögt. Vielen Dank, wir freuen uns über jede Beteiligung von euch. OS Radio 104,8. Immer nah dran. This is not for motherfuckers. This is Hot Marabu. Radio Marabu. It's alternative music. In der kleinen Audiodatei sprechen wir mit Ivana Steinig über ihre Hilfe in den Donbass. Natürlich müssen wir auch so ein bisschen einen Blick auf den gesamten Konflikt werfen. Da ist ja bei uns in Deutschland, wird er relativ eindeutig erzählt als Angriffskrieg. Selbst wenn man US-amerikanische Medien, die ich da gerne ins Feld führe, nimmt, bekommt man da ein differenzierteres Bild, weil in den USA beispielsweise vor kurzem bei CBS Sergej Lavrov seine Sicht auf die Dinge ausbreiten durfte. Dmitri Peskov war unlängst bei CNN, das ja sogar ein relativ regierungsnaher Sender in den USA ist. Ja, wie ist dein Blick auf die Berichterstattung und dadurch natürlich auf den Wissensstand, den die Bevölkerung hier bei uns im Land zu dieser Sache hat? Das ist eine ganz wirklich schwierige, sehr große, sehr komplexe Thematik und die kann man nicht so, also man kann sie nicht schnell beantworten. Ich sehe viele Sachen kritisch, die in Deutschland quasi dem Medienkonsumenten präsentiert werden. Mhm. Das ging mir schon 2014 so, als quasi der Maidan bei uns berichterstattungsmäßig bearbeitet wurde und ausgestrahlt wurde. Und das ging mir auch 2022 so. Was man gesagt hat, auch welche Formulierung man benutzt hat. Ich denke, an vielen Stellen seit dieser Konflikt läuft, 2014 mit dem Beginn der ATO, wird auf der deutschsprachigen Seite oder in den deutschen Medien, Mainstream-Medien, wirklich eine sehr einseitige Erzählung dargeboten. Und ganz vieles, was den historischen, den sozialen Hintergrund angeht, also wie diese Ukraine ausgesehen hat und wer dort wo gewohnt hat, welche Sprache wo gesprochen wurde und so weiter, das wird einfach alles rausgelassen und es gibt so eine homogene, einen homogenen Ukrainer, den es in der Realität gar nicht gibt. Ja. Das ist also leider nicht, das entspricht einfach nicht der Realität. Ja, was oder wie dieses Land ausgesehen hat. Beschreib es doch mal mit deinen Worten so ein bisschen. Ohne es jetzt in die Länge zu ziehen? Naja, was also die Ukraine war sowohl sprachlich als auch kulturell, auch religiös immer wie sagt man, multifaktoral, kann man sagen. Also das ist einfach also es gibt die russisch-orthodoxe Kirche, ja, die in der Ukraine. Es gibt die Uniaten im Westen der Ukraine. Das ist eine Mischung aus Katholizismus und orthodoxer Kirche. Die russisch-orthodoxe Kirche, insbesondere die, die jetzt dem Moskauer Patriarchat untersteht, also wird in der Ukraine schwerstens, also wird wirklich Verfolgung, ist oder ist Verfolgung ausgesetzt, wird diskriminiert. Dort werden Kirchen, Klöster gestürmt, geschlossen und man versucht sie also zwanghaft in die, also das ist ein kompliziertes Thema ein bisschen, also in die ukrainische orthodoxe Kirche hineinzuziehen. Das ist das eine, rein sprachlich ist der Südosten, der Osten des Landes mehrheitlich russischsprachig gewesen, weil er auch historisch gesehen russischsprachig besiedelt wurde. Dann leben dort viele, viele andere Minderheiten und es gibt nicht den Stereotypen Ukrainer. Also das ist für mich als jemand, der sich auch mit der Geschichte des Landes beschäftigt hat, dort von Ost nach West durchgefahren ist, von Nord nach Süd, das Land im Großen und Ganzen wirklich über Jahre lang besucht hat, sehr schwierig, das so zu sehen und so zu formulieren. Und die Bevölkerung im Südosten ist mehrheitlich russischsprachig, im Donbass ist sie mehrheitlich russischsprachig, was nicht unbedingt also dem Ethnos entspricht. Ja, ja, ja, das, das ist ja das Spannende. Ja. Also sie können russischer Nationalität sein, ukrainischer Nationalität sein, sie können Armenier sein, Griechen, spielt überhaupt gar keine Rolle, aber Umgangssprache war Russisch. Und wenn man dann 2014 als erstes nach dem Maidan nichts Besseres zu tun hat, als einen Gesetzesentwurf ins Parlament einzubringen, der den Gebrauch der russischen Sprache verbieten soll, was Gott sei Dank damals nicht gelungen ist, ja, man hat das wieder zurückgezogen, dann ist das fragwürdig. Und also sehr, sehr viele Sachen, die zwischen 14 und 22 passiert sind, widersprechen einfach sehr vielen Regelungen, die wir in der EU zum Schutz von Minderheiten haben, von sogenannten. Ja. Ja, wobei eben diese Bevölkerungsgruppe, die dort Russisch spricht, ist keine Minderheit, sondern das sind 40 bis 50 oder vielleicht sogar 60% der Bevölkerung. Und denen zu sagen, ihr dürft diese Sprache nicht mehr benutzen, ist irgendwie seltsam. Finde ich schwierig, ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir die EU in die, die Ukraine in die EU aufnehmen wollten. Es gab das Assoziierungsabkommen und dann wird aber das, was dort quasi Minderheiten oder was Minderheiten bei uns quasi zusteht, den Leuten dort nicht zugebilligt. Und dann wundert man sich, wenn sie reagieren. Das hat man ja zum Teil auch in den Ländern wie Estland und Lettland, die ja sogar in der EU sind. Und es gibt, wenn man ganz, ganz tief herumschnüffelt, auch immer wieder Vorfälle, dass rumänischstämmige, also an dem anderen Grenzgebiet, sich dann auch in der EU beschwert haben, dass dort bestimmte Minderheitenrechte, also es betrifft praktisch nicht nur die Russen, die sind natürlich die meisten, es betrifft auch andere Minderheiten. Es ist, das ist, also die russische Minderheit sozusagen ist zahlenmäßig die größte. Es gibt eine sehr große eben ungarische Minderheit, eine rumänische Minderheit. Und dann war auch immer noch so eine Sache zum Beispiel, also Russland würde Pässe verteilen an die Bewohner des Donbass. Ja? Und das wäre doch rechtlich nicht korrekt. Ungarn und Rumänien haben genauso Pässe verteilt an die ungarische, sprich rumänische Minderheit im Land. Also das sind einfach, das, es ist unglaublich viel passiert. Man kann diese 10 Jahre Konflikt im Donbass jetzt nicht in wenigen Worten zusammenfassen, einfach wirklich sehr, sehr viel, was nicht vollständig, nicht objektiv und nicht von allen Seiten berichtet wurde. Aber eins, was mich am meisten stört an der ganzen Geschichte ist, also man berichtet bei uns über den Beschuss von Dnipropetrovsk, von Kiew, von Lwów, Lviv, Lemberg, Charkow, aber man spricht nicht über den Beschuss von Donetsk zum Beispiel. Man spricht nicht über den Beschuss von Pervomaisk, von Stachanow, von Makeyevka, von Gorlovka, also den Orten, die auf den Seiten der, auf der Seite der Republiken sind. Und über die Toten dort, auch jetzt noch vor 2 Wochen sind in Donetsk 28 Menschen ums Leben gekommen. Das wurde hier sogar auch berichtet mal. Ja. Aber diese Leute finden hier, die haben hier keinen Platz. in unseren Medien, über die sprechen wir nicht. Über dieses Leid und diese Opfer, über diese Menschen wird nichts erzählt. Und da denke ich, kann irgendwas, also das ist einfach keine neutrale, keine objektive Berichterstattung. Die man braucht, um ein Bild sich zu machen über den Konflikt. Ja, es ist eine sehr, sehr tragische Entwicklung. Wenn du jetzt, das ist natürlich immer eine schwere Frage, so ein bisschen in die Zukunft blickst. Es gibt ja jetzt die Gerüchte, beziehungsweise es sind ja nicht nur Gerüchte. Die USA haben ihre Finanzierung erstmal eingestellt, bis März auch hinein in den aktuellen Haushaltsstreitereien dort. Wenn sich jetzt die USA ein Stück weit finanziell zurücknehmen, Europa ist hier durchaus auch gespalten. Es gibt also wir sind ja im Moment noch das größte oder sind jetzt, glaube ich, sogar das größte Geberland, aber andere Länder nehmen sich da auch zurück. Es gibt zumindest zwei, auch durchaus große Länder, Slowakei und Ungarn, die klipp und klar sagen, nein, wir wollen da einen anderen Weg. Wie ist dein perspektivischer Blick? Ist er optimistisch oder doch eher pessimistisch? Was ich mir in allererster Linie wünsche, ist ein Ende dieses Krieges, dieses Konfliktes, in allererster Linie für die Menschen dort. Weil ich glaube nicht, dass sich auch nur irgendjemand hier in Deutschland vorstellen kann, was es bedeutet, 10 Jahre mittlerweile mit Beschuss zu leben. Und das ist leider so, dieser Krieg hat nicht erst 22 begonnen. Der hat 2014 angefangen. Es gibt Kinder, die 10 Jahre alt sind, die können nichts anderes als Krieg. Genau, es gibt Kinder, die sind darin geboren und die wachsen damit auf im Moment. Und das ist das, was ich mir wünsche, wirklich für die Zivilbevölkerung dort, die direkt und unmittelbar betroffen ist von diesem Konflikt. Auf politischer Ebene wünsche ich mir, dass man sich an einen Tisch setzt und über Frieden spricht. Für diese Region, für die Ukraine ist eigentlich, also das, ich kann einfach nicht nachvollziehen oder nur sehr schwer nachvollziehen, warum auf westeuropäischer, auf amerikanischer Seite, auf britischer Seite keine Verhandlungsbereitschaft da ist. Und man weiß mittlerweile, dass die ersten Verhandlungen in Istanbul vor einem Jahr 2022 im Frühjahr von den Briten quasi in Sand gesetzt wurden. Offensichtlich wünscht sich jemand Krieg. Und offensichtlich möchte, dass jemand dort Krieg ist. Und ich habe große Zweifel daran, dass das ausschließlich die Russische Föderation sein soll. Das ist auf jeden Fall eine diplomatische Antwort, der jetzt nicht zu viel Optimismus innewohnt. Ich teile das aber zum Teil auch. Also die Lage bildet sich so dar. Und da sind wir übrigens auch nicht die Einzigen, die das sagen. Man muss ja auch da manchmal überlegen. Ich weiß, dass Marius Müller-Westernhagen vor einem Jahr in einer Talkshow so ähnlich ausgedrückt hat, auch ähnlich diplomatisch. Also das ist durchaus auch eine, ich würde sagen, dass es jetzt keine Einzelmeinung ist. Und insofern wollen wir jetzt nochmal zur Arbeit vom Verein kommen, zu einer Sache, die ja an sich etwas Schönes ist, auch wenn die Umstände schlecht sind. Es gibt ein Schulprojekt, ihr habt dort, also ihr macht ja zwei, es sind zwei Hauptlinien, das eine ist auf jeden Fall medizinisch und das zweite ist die Schule und ihr habt auf jeden Fall schon eine Schule auch sanieren können dort. Wir haben 2021 und 2022, also auch jetzt noch zum Teil, einer Schule geholfen. Das ist eine Grundschule in einem Dorf, Solotoje 5 heißt das. Übersetzt würde man sagen Gold 5. Solota im Russischen Gold. Das ist so eine Ortschaft städtischen Typus heißt ja, das ist quasi diese alte sowjetische Bezeichnung. Ja, ja. Und es gibt Solotoje 1 bis 7 und ein Ortsteil ist Solotoje 5. Und das Besondere an diesem Solotoje 5 war, dass es unmittelbar an der Demarkationslinie lag. Bis 2022 im Juni etwa. Das heißt, 200 Meter Luftlinie und Solotoje 6 war quasi ukrainische Seite, Solotoje 5 war die Seite der Volksrepublik Lugansk. Und ich bin im Juni 2021 dort gewesen. Man hat mich dorthin gefahren, weil ich wollte das sehen. Und ich habe diese Schule gesehen. Die Schule und die Wohnhäuser, die umliegenden, sehen oder sahen aus, sehen auch jetzt immer noch aus wie Schweizer Käse. Mhm. Ja, die sind durchlöchert und das ist ukrainisches Scharfschützenfeuer gewesen, die Zeit über. Und diese Schule, dadurch, dass sie halt so nah an dieser Demarkationslinie lag, hatte mehrere direkte Treffer. Im Dach, in den Wänden, es gibt Einschusslöcher oder gab Einschusslöcher in den Fenstern. Und die ganze Zeit über waren dort aber eben auch Kinder. Und diese Schule ist sogar mal, die Schule ist im Januar 22 von der damaligen, einer Gebietsleiterin, glaube ich, der OSZE besucht worden, Charlotte Rehlander, die war dort, die hat das gesehen mit ihren eigenen Augen, wie das da aussieht und hat in einem Interview gesagt, sie konnte sich das gar nicht vorstellen, wie schlimm das tatsächlich ist. Ja, 2022 im Januar. Und nachdem ich quasi im Juni dort war, mir diese Schule angeguckt habe, mit der Direktorin gesprochen habe, mit dem Lehrpersonal, haben wir dann beschlossen, der Schule bei der Renovierung zu helfen. Und wir haben Farben besorgt, wir haben Fußbodenbelag besorgt, wir haben Möbel gesammelt für diese Schule und haben quasi das alles dorthin gefahren innerhalb von 2,5 Jahren. Und die haben dort mit eigenen Kräften die Schule instand gesetzt. Ja, und die sieht jetzt unglaublich schön aus. Sie haben die Flure gestrichen, die sind wieder bunt, der Fußboden ist neu. Und das große Dilemma dieser Schulen in den kleinen Orten in der ehemaligen Ukraine, quasi jetzt Donbass Russische Föderation, ist, dass der Ausstattungsgrad sehr, sehr schlecht ist. Ja, das Mobiliar, das Inventar stammt zum Teil aus den 80er Jahren. Das ist uralt, also mit einer deutschen Schule überhaupt nicht zu vergleichen. Und wir haben das große Glück, dass man uns just im Dezember 2023 Schulmöbel angeboten hat, gesagt hat, das könnt ihr alles haben. Ja, das sind ist im Erzgebirge. Und das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Es sind 3 Schulen, etwa 340 Teile, also einer Tische, höhenverstellbare Doppeltische, Stühle. Und die dürfen wir abholen. Und wir haben vor, die dort rüberzubringen in den Donbass, nach Donetsk und dort auch auf 2 Schulen aufzuteilen, die eben, also ich weiß, dass die genauso aussehen, ich habe die Fotos gesehen bis jetzt. Und auch dort wollen wir dann um diese Schulmöbel herum noch ein bisschen bei der Renovierung helfen. Farbe, Fußböden, Waschbecken, Sanitär, also die Küchen zum Beispiel auf Vordermann bringen und dafür sammeln wir Spendengelder. Also da kommen wir jetzt nochmal zur Webseite, genau, da lenken wir das jetzt ganz geschickt drauf hin. Dann sag auf jeden Fall nochmal die Webseite, dort wird wahrscheinlich auch Geldspende helfen, nicht? Ja, auf jeden Fall. Wie macht man das dann dort auf der Webseite? Auf der Webseite geht man einfach in die Rubrik Spenden und findet das Konto des Vereins, also nochmal www.zukunftdonbass.org. Wir sind auch auf Facebook zu finden, also da heißen wir Aktion Donbass. Und wir sammeln quasi Geld für 2 Sachen. Für den Transport dieser Schulmöbel in den Donbass, weil jeder LKW kostet uns etwa 5.000 Euro. Das müssen wir bezahlen, weil die Strecke, die Logistik und. Und wir sammeln Geld, also für den Ankauf. Ich weiß, in der einen Schule, die brauchen eine neue Küche, also so Edelstahl-Arbeitstische, große Kochtöpfe, eine Waschbeckenanlage. Und je nachdem, wie viel wir zusammensammeln, jetzt in den nächsten 2-3 Monaten, können wir dann starten und anfangen, die Sachen einzukaufen. Und ich rechne, dass der erste Schultransport mit diesen neuen gespendeten Möbeln so im Juni, Juli geht. Da drücken wir die Daumen und wenn es da was zu berichten gibt, dann berichten wir auch gerne darüber. Geht das mit dem Geld, mit dem kriegt man das gut nach Russland, ist das problematisch zurzeit? Geld darf man nicht nach Russland schicken. Nee, man das muss, geht also überhaupt nicht. Man muss man sollte bitte, wenn man uns unterstützen möchte, auf unser deutsches Sparkassenkonto spenden mit dem Kennwort Schule Donbass und dann wissen wir, dass wir das als, also Dafür aber wie kriegt ihr das dann? Wie transferiert ihr das dann? Wir transferieren nicht. Ihr um kauft Gottes dann praktisch Willen. Hier und... Wir kaufen die Sachen hier ein. Wir beschaffen die Sachspenden hier in Deutschland und fahren die in einem LKW. Das 3.500 Kilometer dort runter nach Donetsk. Also das haben wir die ganzen Jahre so gemacht. Und die LKWs bei uns gehen quasi... korrekt angemeldet, mit Exporterklärung, über dem Zoll, auch mit Zollkontrolle, über die deutsch-polnische, polnisch-litauische Grenze dorthin. Zukunft.donbass.org, genau. So ist es richtig. Und jetzt spielen wir noch zum Abschluss einen Musiktitel. Tschetschenien ist... eine russische Rocksängerin, die seit 2014 im Donbass ist und die ich sehr schätze für ihr Engagement dort. Ivana Steinig, ich danke dir. Gerne, vielen Dank. Где-то далеко ведут бой в чужих городах наши мечты. Погибает любовь и наш страх, наши голоса навсегда остались во тьме. Где-то далеко умирать на войне. И опять все готово для того, чтобы рвать. Хотел умирать. Нам не жалко себя, а тем более слов и свинца. Steinig zu Gast auf Radio Marabu und jetzt noch Musik für Lenin. Тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весть летит во все концы, вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. Жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. И вновь правда.